Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Operation Oboe von James Follett. Aus dem Englischen von Clemens Bardenberg. Regie Heinz-Dieter Köhler. Ja, Sir Andrew, wir haben die Fotos. Ganz recht, 6 Stück mitsamt den Negativen. Wie gesagt, 10% der Erpressungssumme. Ja, das ist mir klar, Sir Andrew. Aber die Unkosten steigen bei uns nicht weniger als bei allen anderen Unternehmen. Ja, fabelhaft. Dann erwarten wir Ihren Scheck mit der nächsten Post. Bye. So. Die Miete fürs letzte Vierteljahr ist erledigt. Dann seht ihr erstmal die Rechnung an, die wir heute bei der Post haben. Wenn wir die bezahlt haben, sind wir wieder in den roten Zahlen. Von wem ist denn der schicke weiße Brief da? An dich persönlich. Handgeschriebene Adresse, keine Briefmarke. Ein künftiger Klient, der sich das Porto nicht leisten kann. Bitte sehr. Gib mir den Brieföffner. Nimm doch die Finger. Man reißt Briefe nicht mit dem Daumen auf. Kleinigkeiten, zum Beispiel die Verwendung von Brieföffnern und Zuckerzangen, unterscheiden eine Lady von einer Schlampe. Ich bin keine Schlampe, Caroline. Alle Frauen sind Schlampen. Um 7 Uhr morgens. Aha. Sieh mal an vom Colonel. Wir arbeiten nicht für die Armee, die können sich selbst helfen. Ach, Alex ist ein alter Freund. Hat ein paar finanzkräftige Beziehungen. Er möchte uns morgen um 11 Uhr treffen. Im Park am See. Da kommt er. Alex, großartig, Sie hier zu treffen. Caroline, mein Schatz, was für ein reizender Zufall. Du siehst fabelhaft aus, danke. Wie immer. Wann haben wir uns zuletzt gesehen? Bei der Karamoff-Affäre, Alex. Haben Sie immer noch ein schlechtes Gedächtnis? Na, dafür sehen Sie noch vornehmer aus als früher. Ach ja, die Karamoff-Affäre. Und das ist also Gillian. Ach, Verzeihung. Gillian, Alex, Alex, Gillian. Entzückt, Sie kennenzulernen, meine Liebe. Offen gestanden, mir fehlen die Worte. So viel Schönheit. Danke. Ich habe selbst einen Spiegel zu Hause. Glauben Sie mir, die Fotos werden Ihnen einfach nicht gerecht. Was für Fotos? Hast du Fotos von mir weggegeben, ohne mir etwas zu sagen? Nein, natürlich nicht. Oh, Sie müssen mir verzeihen, Gillian. Ich habe sie heimlich aufnehmen lassen. Wer hat die Bilder gemacht, Alex? Ein sehr versierter Fotograf, den ich zufällig kenne. Ich habe ihn nicht gesehen. Mangel an Vorsicht, Gillian. Sehr schlecht. Und das verstehe ich nicht. Denn er war doch ganz in deiner Nähe. Jetzt hör mal, ich... Bitte, bitte, bitte, meine Damen. Wenn ich erklären darf, er hat mit einer versteckten Minikamera gearbeitet. Einem ganz neuen Modell. Sowas kann man heute in jedem Fotogeschäft kaufen. Wenn ich am Frühjahr denke, als ich in diesen Job eingestiegen bin, da musste man Monate auf diese praktischen Dinger warten. Aber das ist heute sehr fortschrittlich. Erleichtert die Kommunikation. Andererseits gibt es seit 3000 Jahren die alten schmutzigen Arbeitsmethoden. Da hat sich nichts geändert. Die Menschen auch nicht. Gut, dass es so ist. Sonst wäre mein Job noch 3-mal so schwierig gewesen. Und was ist Ihr Job, Alex? Ich meine, Ihr derzeitiger? Na ja. Also eine illegale Sache? Gewisse Vertreter der Gesellschaft könnten möglicherweise zu dieser Auffassung gelangen. Gewisse Vertreter in dunkelblauen Uniformen? Oder in Zivilkleidung. In diesem Falle sind wir nicht daran interessiert, Alex. Wissen Sie, dieser Ort hier ist wirklich faszinierend. Wir sind regelrecht von Botschaften umgeben. Dann sind wir endgültig nicht interessiert, Alex. Vom politischen Terrain habe ich mich immer schön ferngehalten. Viel zu brisant. Gillian, sei so lieb und hol uns 3 Becher Kaffee von dem Restaurant da drüben. Garantiert ungenießbar, dieses Gesöff aus der Touristenfalle da. 3 Becher Kaffee, bitte, Gillian. Sie ist unfassbar schön. Kein Interesse, Alex, wie gesagt. Nur bis jetzt haben Sie meine Vorschläge noch gar nicht gehört, Thaiste. Mir reicht, was ich gehört habe, danke. Die Polizei liebt uns nicht allzu sehr. Aber wir arbeiten im Rahmen des Gesetzes, darum lassen Sie Gillian und mich in Ruhe. Wenn wir bei Ihnen mitmischen, dann ist es damit garantiert zu Ende. Wollen Sie nicht mal hören, welche Summe zur Debatte steht? Bedauere, Alex, aber... Wie viel? Wollen Sie mich erst ausreden lassen? Okay, reden Sie. Die englische Regierung betreibt in den Midlands eine Forschungsanstalt, die sich unter der schlichten Bezeichnung Institut für Nachrichtentechnik unter anderem mit den Übermittlungstechniken der diplomatischen Auslandsvertretung befasst. Haben Sie davon gehört? Nein. Das ist nicht verwunderlich. Die Leute legen keinen Wert auf Publicity. Im Gegenteil. Aber jedenfalls haben die dort ein bemerkenswertes Ding gebastelt, das demnächst in Produktion gehen wird. Top Secret. Das Ding heißt Oboe. Oboe? Ja, sein Code. Und mit Hilfe von Oboe lassen sich Mikrowellensignale unter derart geringer Strahlungsleistung überwachen, dass ein Unterschied zur normalen Hintergrundstrahlung nicht mehr feststellbar ist. Und Sie arbeiten für eine Regierung, die Informationen über Oboe haben will? Mein Chef ist bereit, eine Summe in der Gegend von 50.000 zu zahlen. Wie viel? Das kann doch nicht ernst sein. Ja, nichts ist heute so wichtig wie die Beschaffung von Informationen über Abfangtechniken im Mikrowellenverkehr. Ha, und nichts ist so gefährlich. Und nichts ist so lohnend. Aber wenn Sie nicht interessiert sind... Im Moment, Alex. Wie viel Geld ist in die Entwicklung von Oboe gesteckt worden? So an die 4 Millionen Pfund, schätze ich. Ja, dann sind doch 50.000 nur ein besseres Trinkgeld. Dieses Supermillionending soll der Regierung, für die Sie arbeiten, nur schäbige 50.000 wert sein. Wie viel haben Sie denn gedacht, mein Schatz? Na, mindestens so viel, dass wir uns anschließend ein Leben im Ausland leisten können. 60 Mille pro Kopf. Nee, ich kann Sie verstehen, Caroline, aber über einen solchen Betrag kann ich nicht entscheiden. Und wer kann's? Ihr Verbindungsmann bei diesem Job heißt Eugen. Eugen. Rufen Sie ihn an. Hier ist seine Nummer in der Botschaft und hier seine Privatnummer. Mhm. Gehen Sie nie zur Botschaft und sagen Sie auf keinen Fall, wer Sie mit ihm in Verbindung gebracht hat. Ist klar. Und erwähnen Sie nicht meinen Namen. Mein Chef wünscht keine rivalisierenden Aktivitäten. Wenn Sie einig werden mit ihm, dann bekommen Sie genauere Instruktionen. Kaffee. Fürchterlich, diese Plastikbecher. Aufpassen, nicht die Finger verbrennen. Ich will keine Spionin sein. Hör mit dem Theater auf, Gillian. Bitte sei still. Psst. Ja. Guten Abend. Mein Name ist Caroline. Ich habe gehört, dass Sie daran denken, Oboe-Unterricht zu nehmen. Und ich dachte mir... Wer hat Ihnen meine Nummer gegeben? Vielleicht treffen wir uns irgendwo. Wir können Ihnen eine hervorragende Ausbildung anbieten. Wären Sie interessiert? Eventuell. Wann haben Sie Zeit? Heute Abend. Geben Sie mir Ihre Adresse und ich schicke Ihnen in 2 Stunden ein Taxi. Wenn das noch lange dauert, friere ich mich zu Tode mit restlos nichts an unterm Kleid. Sie werden uns durchsuchen. Also, warum nicht allen Beteiligten die Sache erleichtern? Warum müssen wir da reingezogen werden? Einer Missweltanwärterin Geleitschutz geben ist schließlich nicht ungesetzlich. Aber warum lassen wir uns auf sowas ein? Aus genau 120.000 Gründen, Gillian. Wenn wir unsere Karten richtig spielen. Da kommt er. Überlass das Reden mir. Steigen Sie ein. Beide. Fahr uns ein bisschen spazieren, Emil. Ihre Handtasche, bitte. Wozu? Fang keinen Streit an, Gillian. Gut. Und jetzt entschuldigen Sie. Hey, Pfoten weg! Oh, ich hatte einmal mit einer jungen Dame zu tun. Nicht annähernd so hübsch wie Sie, Gillian. Bei der fand ich einen Minirekorder zwischen den Brüsten. Bei mir finden Sie nur Ihre eigenen schmutzigen Pfoten. Lass ihn los, Gillian. Mieser Griff, Lady. Speziell reserviert für miese Männer. So, jetzt Sie, Caroline. Wie haben Sie unsere Namen ausfindig gemacht, Eugen? Hey, passen Sie auf, Mann. Ich habe noch mehr ausfindig gemacht über Sie in den 2 Stunden. Zum Beispiel, wieso wisst ihr 2 etwas über Oboe? Durch einen Kunden. War ein höherer Beamter, der kürzlich an einer Konferenz in London teilgenommen hat. Er wollte sich bei uns entspannen. So, so. Ein höherer Beamter erzählt 2... Erzählt hat er nichts. Erzählt hat seine Aktenmappe. In die haben wir uns vertieft, während er schlief, um sich bei uns zu erholen. Einer der Bosse im Regierungsamt für Nachrichten und interstaatliche Kommunikation hat mit der Entwicklung von Oboe zu tun. Klar, dass wir einige Schnappschüsse von ihm gemacht haben. Sein Name? Eugen, wir würden gern mehr als einen Namen liefern. Wir könnten die gesamte Operation übernehmen. Für Sie wäre der Ruhm, für uns das Geld. Aber mit dem Abfotografieren dieser oder jener Unterlagen ist es nicht getan. Wir benötigen sämtliche Informationen für Nachbau und Inbetriebnahme des Geräts. Das bedeutet, die Einzelschallpläne, den Gesamtschallplan, die Leistungsdiagramme, die Blockschaltbilder... Die Bestückungsliste, die NATO-Registriernummern der Ersatzteile, die Mess- und Abnahmeprotokolle und so weiter und so weiter und so weiter. Also Zentner von Dokumentation, richtig? Sie scheinen über die Probleme gut informiert zu sein. Wir haben sie gründlich studiert, ja. Und Sie glauben... Sie können uns alle Informationen liefern. Ja. Und Sie glauben, dass wir gewillt sind zu zahlen? Ja. Wenn wir so an Informationen über Oboe interessiert wären, würden wir uns doch selber darum kümmern. Kaum. Weil Sie sich nur 50 Meilen vom Umkreis der Stadt entfernen können, ohne beschattet zu werden. Und weil Ihnen sehr wahrscheinlich keine Gillian zur Verfügung steht. Die schöne Gillian ist eine Spezialwaffe, richtig? Oh, besten Dank, dass ich in dieser Unterredung auch noch vorkomme. Also? Wie viel? 120.000. 10.000 als Anzahlung für unsere Unkosten, die Hälfte der verbleibenden Summe bei Ablieferung der ersten Unterlagen, den Rest nach Erledigung des Jobs. Wie wäre es damit, Miss? Die Vögel Europas. Das Buch hat über 300 Farbaufnahmen. Ein bisschen zu schwer, um damit herumzustreifen durch Feld, Wald und Wiese. Haben Sie nichts Handlicheres? Ich sehe mal nach. Einen Augenblick bitte. Ich will nichts damit zu tun haben, Caroline. Du hast selbst gesagt, die Sache ist gefährlich. Unsinn. Denk an das viele Schöne. Ach, ist mir egal. Ich will nicht gegen mein eigenes Land spionieren. Es ist ja nicht mehr dein Land. Wenn du genug hast, dich für den Rest deines Lebens in der Sonne zu ahlen, also hör auf. Das hier vielleicht, Miss. Ein Taschenbuch. Ja? Die Vogelwelt Europas. Sehr gut. Bitte 2 Exemplare. Und bitte noch 2 Skizzenblocks, außerdem Bleistifte und 2 Radiergummis. Und können Sie uns sagen, wo man hier in der Nähe ein erstklassiges Fernglas kaufen kann? Ein Fernglas? Oh, wie wär's denn mit einer Pause? Dieser Hügel ist mörderisch. Seit meiner Pfadfinderzeit habe ich solche Geländemärsche nicht mehr gemacht. Ich glaube, wir sind da. Komm, gib mir mal die Karte. Oh Gott, hier. Ach, stimmt. Da unten der Gebäudekomplex. Das muss es sein. Amt für Nachrichten und interstaatliche Kommunikation. Das sind doch mindestens noch 4 Meilen von hier aus. Wie wollen wir da irgendwas sehen? Zumindest sehen wir, ob unser Fernglas sein Geld wert ist. Fang du mal an. Klasse, echt gut. Man sieht nicht nur die Autos vor den Schuppen, man kann sogar jede Autonummer lesen. Okay, dann packen wir aus und lassen uns hier häuslich nieder. Oh, gute Idee. Oh, könnten wir uns jetzt unserem Proviant widmen? Ich hab Hunger. Hm? Oh, ich bin am Verhungern. Na, nimm dir doch ein Sandwich. Also eigentlich könnte ich mich gemütlich in die Sonne legen oben ohne. Hier läuft ja doch niemand rum. Eine enthusiastische Ornithologin würde nie im Leben etwas tun, was die Vögel verschreckt. Auch nicht oben ohne rumliegen. Außerdem, du bist an der Reihe mit Beobachten. Konzentrier dich auf das längliche weiße Gebäude da rechts. Mhm. Hab das leise Gefühl, da drin ist das Zeichenbüro und die Druckerei. Siehst du's? Warum ist da wohl ein Kamin? Ja, wahrscheinlich wegen der Ammoniumdämpfe. Die entstehen bei der Herstellung von Blaupausen, aber das müssen wir eben genauer wissen. Weck mich, wenn du was Interessantes siehst. Caroline, Caroline, schnell! Hör auf, mich zu treten, ich bin vollkommen wach. Oh, ein Kombi ist durchs Tor gefahren und hält vor dem weißen Gebäude. Das Glas? Hier. Siehst du? Lancashire Bürobedarf. Das könnte Kopiermaterial sein, was der Fahrer da auslädt. Prima, Gillian. Aber zieh bitte deine Bluse wieder an. Können wir jetzt losgehen? Wir warten bis Dienstschluss und sehen uns an, wer in welchen Wagen steigt. Mist, das sind doch nur 4 Stunden. Geduld, mein Engel, ist eine fruchtbare Tugend. Also? Ah? Was ist los? Der weiße Jaguar fährt ab. 5:05 Uhr. Also werden seine Lohnabhängigen in weiteren 5 Minuten einpacken. Nein, falsch. Sie können es nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Oh, den blauen Granada können wir vergessen, zu jung. Die Tour den weißen Cortina. Was ist mit dem Moped? Kannst du vergessen. Warum sollen die Wagen interessant für uns sein? Ich dachte, wir sind auf bestimmte Leute aus. Wagen sagen uns einiges über ihre Besitzer, mein Kind. Der Celica gehört einer Frau. Ja, das war auch anzunehmen. Du würdest mich nicht mal kurz in deine Pläne einweihen, geliebte Caroline? Meine Pläne hat der mysteriöse Chef von Alex ausgearbeitet, nicht ich, mein Engel. Einer von den geheimnisvollen Männern hinter den Kulissen, wie? Saublöd, wenn du mich fragst. Psst. Jetzt wird's interessant. Wo, was ist los? Der Marina. Ein nüchterner Wagen. Nüchternes Blau. Alter zwischen 55 und 60. Leichte Glatze, leichtes Übergewicht. Ruhige, beherrschte Fahrweise. Jetzt passiert er den Pförtner und biegt nach rechts ab. Ja, morgen Abend werden wir ihm folgen. Mal sehen, wo er wohnt. Also ich bin ziemlich sicher, dass der unser Mann ist. Märchenhaft. Märchenhaft? Langweilig. Eine langweilige grüne Straße ist das. Möchtest du hier wohnen? 5:20 Uhr trifft er ein. Erwartet von der liebenden Gattin, die ihm bereits das Garagentor geöffnet hat. Und da, bitte, auf der Schwelle gibt's den obligaten Kuss. Ein Typ, der längst zum willigen Sklaven der Routine geworden ist. Büro, Kantine, Büro, Abendzeitung kaufen, pünktlich zu Hause. Bequem, problemlos. Nie die Last entscheiden zu müssen. Die Routine hat ihn von der Qual der Entscheidung erlöst. Gillian, morgen Abend wirst du dieser Routine den Kampf ansagen und dein Kampfanzug wird aus einem hochgeschlitzten Rock und einem eng anliegenden Kaschmirpullover mit nichts drunter bestehen. Husche, Pusche. Klar? Kann ich Ihnen helfen, Miss? Oh, hallo. Ich habe schon gedacht, auf dieser Straße bleibe ich nun für immer allein. Was ist denn los mit Ihrem Wagen? Kaum fahre ich ein Stück Quellendampfwolken aus dem Kühler und die Kiste bockt und will nicht mehr. Keine Ahnung, was los ist. Verstehen Sie was von Autos? So, ein bisschen schon. Moment mal, ist ja vielleicht nicht so schlimm. Ah ja, Keilriemen gerissen. Ach. Ja, ist weg. Müssen ihn verloren haben. Was mache ich jetzt? Es ist jetzt 5:10 Uhr. Die Werkstätten in der Gegend hier machen 5 Uhr zu. Haben Sie, ich meine, wenn man eine elastische Strumpfhose fest um die beiden Scheiben hier knotet. Ich habe jedenfalls gehört, dass eine feste, elastische Strumpfhose ein ganz ordentlicher Ersatz wäre. Für den Notfall. Oh, ich trage nie Strumpfhosen. Die drücken mich immer. Hier, sehen Sie? Ja, verstehe. Oh ja. Und mein Slip ist zu dünn, was? Würde es vermutlich nicht aushalten. Oder was meinen Sie? Nein, bestimmt nicht. Nein, wirklich nicht. Oh, Mist. Was mache ich jetzt? Ich bin Fotomodell, wissen Sie, und habe schon morgen sehr früh einen Termin in Queen's Norton. Im Palace Hotel ist ein Zimmer für mich reserviert. Ich habe mehr oder weniger die ganze Woche in Queen's Norton zu tun. Ja, nach Queen's Norton sind es aber noch fast 20 Meilen. Oh, lieber Gott, was mache ich denn nun bloß? Tja, hören Sie, wir schieben Ihren Wagen auf die Seite und ich bringe Sie zu Ihrem Hotel. Oh. Und morgen fahre ich einfach eine Stunde früher los, besorge einen Keilriemen und montiere ihn hier auf dem Weg zu meinem Büro. Ja, und abends könnte ich sie abholen und dann zu ihrem Auto bringen, damit sie es wieder haben. Okay. Oh, so viel Mühe. Nein, das kann ich nicht annehmen. Ich stelle mich einfach an die Straße und jemand wird mich schon bis zu meinem Hotel fahren, nicht? Na, zu gefährlich für eine junge Dame. Es macht mir auch gar keine Mühe. Davon abgesehen, ich finde... Ja, also, es macht mir Freude. Ich muss nur kurz meine Frau anrufen. Was wollen Sie ihr sagen? Oh, die Wahrheit. Dass ich es mit einer Wagenpanne zu tun habe. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Hat's geklappt? Es hat. Der arme Kerl zappelt schon an der Angel. Wann siehst du ihn wieder? Heute zum Abendessen hier im Hotel. Fein. Mein Dank für die Pannenhilfe. Ja, ja. Und seiner Frau will er sagen, dass er wegen irgendetwas ungeheuer Dringendem nochmal ins Büro muss. Aber heute erscheinst du in einem züchtigeren Gewand. Klar? Ich denke, ich soll ihn zur Strecke bringen. Oder ihn weichkochen. Auf kleiner Flamme weichkochen. Pass auf, dass du wirklich sein Vertrauen gewinnst, dass er sich wohlfühlt. Tschüss, ich muss noch mal zurück ein paar Dinge besorgen. Schön sanft sein Schäfchen. Ich sag dir dann schon, wann du rangehen sollst. Fantastisch. Einer meiner Lieblingsgerichte. Chateaubriand. Und ich bekomme es so selten, weil es ja nur für zwei Personen zubereitet wird. Wollen Sie etwa damit sagen, dass Sie oft allein essen, Gillian? Ja, leider. So ist es. Warum sehen Sie mich so erstaunt an? Mädchen, ich denke, Dutzende von Männern stehen Schlange, um Sie nur einmal zum Essen auszuführen. Nein, wirklich nicht. Ich bin ja auch viel unterwegs. Meistens bin ich einfach nicht lange genug irgendwo, um eine nette Bekanntschaft zu schließen. Außerdem bin ich abends fast immer so kaputt, dass ich nur noch ins Bett falle. Aber diese eine Woche hoffentlich nicht. Nein. Ich bin mit den Aufnahmen fertig und der Rest dieser Woche gehört mir. Und mir. Sie sind süß, Henry. Aber ziemlich alt. Nicht alt, Henry. Und es ist herrlich, mit jemandem zusammen zu sein, der sich nicht pausenlos den Kopf darüber zerbricht, wie er mich am Ende des Abends ins Bett kriegt. Und woher wollen Sie wissen, dass ich mir nicht pausenlos darüber den Kopf zerbreche? Erzählen Sie mir von sich, Ihrem Beruf. Ich arbeite in einem Forschungsinstitut. Regierungsprojekte. Wie aufregend. Klingt nach Top Secret, nicht? Ist es auch. Aber aufregend wäre zu viel gesagt. Die meiste Zeit verbringe ich damit, die Vervielfältigung von technischen Zeichnungen etc. zu überwachen und die Kopien an Dutzende von Regierungsstellen und Vertragsfirmen im ganzen Land auf den Weg zu bringen. Sehen Sie, bei weitem nicht so interessant wie Ihr Beruf. Na, wenigstens wären Sie nicht in aller Frühe in einen tropfnassen Wald geholt, weil der Fotograf meint, er muss ein paar Bilder von Ihnen schießen, bevor sich der Nebel aufgelöst hat. Im letzten Winter, ob Sie es glauben oder nicht, ich habe die neue Bademode in schottischem Schnee und Eis vorführen müssen. Ach, noch Kaffee? Eine halbe Tasse. So. Da muss ich wirklich in die Falle. Ich habe den Abend sehr genossen, Gillian. Ich auch, Henry. Wie wäre es mit einer Wiederholung? Sie werden sich bestimmt mit mir langweilen. Dummes Kind. Das werde ich bestimmt nicht. Hören Sie, ich habe noch ein paar Urlaubstage gut. Wollen wir morgen ans Meer fahren? Führen Sie mich nicht in Versuchung? Ja. Hätten Sie Lust? Sehr sogar, Henry. Kennen Sie einen netten, stillen Strand? Irgendjemand lässt heißen Sand auf meinen Bauch rieseln. Was sich die Leute alles erlauben. Ich muss es der Küstenwache melden. Ich bin die Küstenwache. Ist nicht ganz das Wahre? So komme ich mit einem weißen Keuschheitsgürtel nach Hause. Fotografen hassen das bei uns, Mannequins. Oh. Was ist denn los? Nichts. Sie halten Wache, ja? Ja, ich bin die Küstenwache. Wenn jemand kommt, ziehe ich ihn wieder an. Na. Ist Ihnen doch nicht peinlich, oder? Nein. In meiner Tasche finden Sie Sonnenöl. Ja, Moment. Ist das das? Ja. Ja. Bitte meinen Rücken fetten. Ja. Ach, hab es zu gern, so verwöhnt zu werden. Schön so. Ja. Sie sind sehr, sehr schön, Killian. Gut. Ja. Anfangs habe ich mich so fotografieren lassen. Genau in dieser Pose. Schlimm? Aber nein, wieso? Mache ich heute nicht mehr. Hab's nicht mehr nötig. Und deshalb verdiene ich so gut, weil die Agenturen wissen, dass sie mich nicht in irgendwelchen Pornomagazinen finden. Soll ich Ihnen sagen, was das Allerteuerste ist in meinem Beruf? Das Porto. Porto? Wieso? Ich verschicke jede Woche Dutzende von Bildern, um die Agenturen und Fotografen daran zu erinnern, dass es mich noch gibt. Muss sein in der Branche. Aber was ich nicht schaffe, ist die richtige Verteilung. Ich meine, dass die richtigen Leute nicht die falschen Bilder bekommen oder umgekehrt. Du brauchst ein System. Habt ihr denn eines in eurem Büro? Ja, natürlich, Kind. Oh. Und wie funktioniert sowas? Na, ganz einfach. Im Postzimmer hängt eine Liste der Empfänger an der Wand. Nach dieser Liste schreibt ein Mädchen die Adressen aus. Ein anderes Mädchen trägt in ein Buch ein, was, wann, an wen abgeschickt wird. Ja, und drei weitere Mädchen besorgen die Verpackung. Manchmal geht natürlich massenhaft Material an die einzelnen Adressen ab. Muss ja allerhand Betrieb sein in eurem Postzimmer. Könnte man sagen, ja. Könnte man sagen. Aber so ist das heute überall. Scharen von emsigen Beamten und Angestellten verteilen im Schweiße ihres Angesichts Zentner von Papier, das andere Scharen von emsigen Beamten und Angestellten produziert haben. Aha. Und das alles verdanken wir der Erfindung der Fotokopie. Manchmal frage ich mich, wie konnten wir ein Weltreich erfolgreich lenken, ohne dass England Fotokopien kannte? Ja, aber heißt das denn, dass ihr Kopien von allem und jedem automatisch an sämtliche Adressen auf der Liste verschickt? Das heißt es, meine Schöne. So ein System würde bei mir nicht funktionieren. Da würden mich dann die Redakteure von Sommerreisekatalogen in Pelz gehüllt erblicken und fluchen. Also, das wär's denn wohl. Eine Videokamera, einen tragbaren Videorekorder, 4 Longplay-Videokassetten, einen tragbaren Monitor, ein Stativ. Geht schwer ins Geld, Schätzchen. Und was empfehlen Sie zusätzlich für Nachtaufnahmen? Meine Firma macht jetzt naturgeschichtliche Filme, wild bei Nacht. Aber wir brauchen erstklassige Aufnahmen. Ja, da rate ich Ihnen zu einem 800er-Objektiv mit einem Restlichtverstärker. Auch nicht gerade im Pappenstiel, was das kostet. Preis spielt keine Rolle. Es soll funktionieren. Herzchen, mit der Ausrüstung kriegen Sie in einer mondlosen Nacht auf einer halben Meile Entfernung die Warze von einer knienden Ameise aufs Band. Na fein. Und genügt die Autobatterie als Anschluss? Nein, da brauchen Sie einen Akku. Schön. Würden Sie mir bitte erklären, wie die Technik so klappt? Also für die Summe, die Sie hier lassen, würde ich sogar an Ihrem Lichtspiel mitwirken. Eine verschwiegene Lichtung, gleich abseits der Straße. Ideal. Das perfekte sommerliche Liebesnest. Hör mal, Caroline, ich will diese blöde Sache nicht. Henry ist wirklich nett. Ich will ihm seine Karriere nicht kaputt machen. Da ist nicht mehr viel kaputt zu machen. Übrigens, sie ist nicht mal in Gefahr, wenn er vernünftig ist. Und wenn er so vernünftig ist, dass er zur Polizei geht? Da sitzen wir 20 Jahre wegen Spionage. Hör mal. Ist auch nur einmal etwas schiefgegangen, seitdem ich dein Partner bin? Ja, meinst du denn, ich will solches Risiko eingehen? Nein, wahrscheinlich nicht, aber... Nerven behalten, Mädchen. Das ist alles. Tu genau das, was ich dir sage, dann kann nichts passieren. So, merk dir diese Stelle hier. Hier. Da drüben habe ich einen guten Platz für die Kamera, ja? Und warum und wieso steige ich hier mit ihm aus? Ja, auch dazu gibt es genaue Instruktionen vom großen Boss, sage ich dir gleich. Wir brauchen noch eine Decke für den Rücksitz. Du fährst gern schnell, Gillian. Oh, furchtbar gern. Ob ich deswegen letzten Dienstag den Keilriemen verloren habe? War das wirklich erst Dienstag? Es kommt mir viel länger vor. Oh, danke, Henry. Ich wollte damit sagen, ich hätte nicht gedacht, dass man jemanden in so kurzer Zeit so lieb gewinnen kann. Danke für den schönen Abend, Henry. Wenn dir nur die Chateaubriands immer wieder schmecken. Was ist denn los? Psst. Dreh bitte mal eben das Fenster runter. Was? Ich habe einen Ziegenmelker gehört, ganz bestimmt. Ein was? Ein Ziegenmelker. Bist du eine Hobby-Ornithologin? Ich habe mich schon über die Vogelbücher in deinem Wagen gewundert. Ziegenmelker sind sehr selten geworden. Hast du es sehr eilig, nach Hause zu kommen? Nein. Ich habe meiner Frau gesagt, dass es spät wird. Vielleicht ist er im Wald besser zu hören. Da vorn führt ein Weg von der Straße ab. Ja? Wollen wir es versuchen? Ein paar geschenkte Minuten mit dir. Wie könnte ich da Nein sagen? Wunderschön. Die Stille ist wunderbar. Als ich noch klein war, hat mich mein Vater einmal in einer Sommernacht mit hinausgenommen, um mir Sternschnuppen zu zeigen. Alles in einer Sekunde vorbei. Das Aufblitzen, das Verglühen. Aber die Erinnerung daran kann ein Leben lang dauern. Du redest oft wie ein Dichter. Nur dass Dichter Worte im Sinn haben. Aber ich kann jetzt nur an eines denken. Gillian, um die Erinnerung daran ein Leben lang zu haben. Das. Und das. Ist dir das nicht zu billig, im engen Auto geküsst zu werden? Du wärst nicht schöner unter den Sternen. Nicht, Henry, komm. Steig bitte wieder ein. So. Ist eine herrliche, klare Nacht. Nur da haben wir ja sogar eine Decke auf dem Rücksitz. Komm, Liebling. Haben Sie Neuigkeiten für mich? Die Oboe-Stunden lassen sich sehr gut an. Genau genommen hoffen wir schon, in allernächster Zukunft Notenmaterial liefern zu können. Mhm. Dazu müssen Sie nur bitte irgendwo ein kleines Büro mieten und mir die Adresse mitteilen. Warum? Weil die Post Sendungen nur zustellen kann, wenn sie eine Adresse hat, Eugen. Die Post? Sind Sie verrückt geworden? Die Post wird demnächst regelmäßig Päckchen und Pakete an diese Adresse zustellen. Viel praktischer als all der Mikrofilmquatsch. Nicht wahr, Eugen? Beachtliche Bildqualität. Dafür, dass der Mond nur dreiviertel voll war. Zu schade, dass wir keinen Ton dazu haben. Lass mich in Ruhe. Auf die Nahaufnahme da bin ich ziemlich stolz. Guck mal. Caroline, du sollst das Ding endlich abschalten. Wie oft willst du dir das Band noch ansehen? Es wird langsam Zeit, dass unser Henry sich die Bildchen ansieht. Hast du seine Privatnummer? Ich bring's einfach nicht fertig. Oh doch, mein Engelchen, das bringst du glatt. Caroline, bitte lass mich in Ruhe. Komm, ja? Nimm den Hörer in die Hand und wähl Henrys Nummer. Ich will nicht. Gillian! Verdammt nochmal. Nimm den Hörer in die Hand. Ich kann aber nicht. Und hör auf zu heulen. Soll denn alles umsonst gewesen sein? Komm, wähl seine Nummer. Los, los, los. Gillian, jetzt mach uns nicht alles kaputt. Komm hier. Ruf ihn an. Henry, verzeih, dass ich dich zu Hause anrufe, aber ich... Gillian, was ist los? Sag ihm, er soll hierher kommen. Was ist denn passiert, Gillian? Oh, etwas Schreckliches ist passiert, Henry. Ich bin noch im Palace Hotel, Zimmer 523. Kannst du kommen? Soll ich nicht besser die Polizei anrufen? Um Gottes Willen, tu das bloß nicht, aber komm so schnell wie möglich, ja? Bitte. Ich bin in einer halben Stunde bei dir. Er ist in einer halben Stunde hier. Ausgezeichnet. Ich kann ihm nicht ins Gesicht sehen. Musst du ja nicht. Ich spreche mit ihm. Komm, reg dich ab. Wir sehen mal in die Röhre, während wir warten. Komm rein, Henry. Die Tür ist offen. Oh, Verzeihung. Ich habe wohl das Falsche. Nein, Sie sind hier goldrichtig, Henry. Kommen Sie rein und machen Sie die Tür zu. Gillian hat Kopfschmerzen. Sie hat sich über ein Fernsehprogramm sehr aufgeregt. Sie müssen sie entschuldigen. Aber ich dachte... Ich heiße Caroline. Setzen Sie sich doch hin. Was ist los mit Gillian? Ach, nichts Schlimmes. Morgen ist sie wieder okay. Sie sind also Henry. Ich habe viel von Ihnen gehört. Ah, ja? Von Ihrer Arbeit im Institut für Nachrichtentechnik? Von Ihren Abenden mit Gillian? Ist für einen Beamten ja sicher nicht ganz einfach, eine Familie zu unterhalten und Gillian zu verwöhnen. Warum hat man mich hierher gelotst? Damit wir feststellen können, ob Sie daran interessiert sind, so viel Geld zu verdienen, dass Gillian auf keine gewohnte Annehmlichkeit verzichten muss. Fangen Sie. Öffnen Sie den Umschlag. Was ist das? 1000 Pfund. Und danach gibt's 500 pro Woche. Wenn Sie tun, was man Ihnen sagt. Interessiert? Es kommt darauf an, was ich tun soll. Sie leiten doch in Ihrem Institut die Vervielfältigung und Verteilung der technischen Unterlagen. Kein Interesse meinerseits. Aber die Polizei wird sich lebhaft für Ihren Vorschlag interessieren. Ja, ja, ja. Sehen wir uns doch mal dieses Videoband an. Natürlich würde sich die Polizei für meinen Vorschlag interessieren. Aber ich habe den hässlichen Verdacht, dass sich noch mehr der Leiter Ihres Instituts für diese Aufzeichnung interessieren wird. Ich Dummkopf. Das hätte ich mir denken können. Also das Ganze war eine Falle. Die Wagenpanne eingeschlossen. Ich habe den Keilriemen eigenhändig mit einem Messer durchgeschnitten. Stellen Sie den Apparat ab. Was wollen Sie von mir? Sie sollen diese Adresse in Ihre Verteilerliste aufnehmen. Um welches Projekt geht es Ihnen? Je weniger Sie wissen, desto besser. Aber um das Material, das an diese Adresse käme, zu sichten und zu ordnen, würden Sie Scharen von Leuten brauchen. Ist nicht Ihr Problem. Haben Sie eine Ahnung, welche Unmengen von Zeichnungen, Plänen, Ergänzungen und Änderungen, Erläuterungen zu sämtlichen laufenden Projekten täglich rausgehen? Ein Output von 50, ja 100 Kilo Papier jeden Tag. Sie setzen diese Adresse auf Ihre Liste und Sie erhalten jede Woche 500 Pfund. Ihr Risiko ist minimal. Ah ja, in dem Moment, in dem keine Sendungen mehr bei der Adresse eintreffen, kriegt Ihre Frau natürlich ausgewählte Einzelfotos aus dem Videoband, das Sie gerade gesehen haben. Der Direktor Ihres Instituts bekommt dann auch eine hübsche Auswahl. Alles klar, Henry? Ich beglückwünsche die Damen. Mein Chef ist mit der Entwicklung der Dinge äußerst zufrieden. Bei Eugen treffen täglich Stöße von interessanten Unterlagen. Ja, es lief glatter, als ich gedacht hätte, Alex. Haben Sie pünktlich die erste Zahlungsrate erhalten? Oh ja, vor 3 Wochen. Warum macht denn unsere bezaubernde Gillian ein so unglückliches Gesicht? Weil die Sache stinkt. Und wieso? Gillian ist mit unserem Vorgehen nicht einverstanden. Wegen Henry. Was ihr dem armen Henry antut. Und was tun wir ihm an? Gegen ein Minimum an Risiko kassiert er wöchentlich 500 Pfund. Und er hat etwas Unvergessliches erlebt. Er ist Ihnen begegnet, meine Schöne. Und Sie denken, damit ist alles in Ordnung? Nein. Aber doch viel netter, als wenn wir ihn umsonst arbeiten ließen. Ich finde es widerlich, gegen mein Land zu spionieren. Tun Sie denn das, meine Liebe? Haben Sie irgendein Dokument entwendet oder eine Information weitergegeben? Haben Sie einen Mikrofilm angefertigt? Na also, der Einzige, der den Kopf in der Schlinge hat, ist der arme Eugen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er um Hilfe schreit, Caroline. Ja, eine tolle Adresse. Kann er sich nichts Besseres leisten? Sie erfüllt offenbar ihren Zweck, das reicht doch. Guten Tag, Eugen. Bringen Sie etwa auch noch Pakete? Nein, wie kommen Sie darauf? Noch ein Paket und ich hänge mich auf. Kommen Sie rein. Mensch, das sind ja mehr Pakete als auf der Hauptpost. Wie bitte? Dann wollen Sie mir mal gütigst in den ersten Stock, dann zeige ich Ihnen ganz andere Mengen Pakete. Kommen Sie, machen Sie sich dünn, sonst fällt der Berg hier um. Das hält man ja kaum für möglich, dass in nur 4 Wochen so viel zusammenkommt. Wie bitte? Das hier ist die Lieferung von einer einzigen Woche. Was? Au! So, hier, bitte. Ach, du liebes Bisschen. Wow. Sieht aus wie ein Versandhaus. Ja, ja, aber das ist noch gar nichts. Der Speicher ist total zugestellt, die Küche auch. Man kann sich nicht einmal mehr eine Tasse Tee machen. Jedenfalls haben wir unseren Teil zum Geschäft beigetragen. Haben Sie auch schon Pakete geöffnet? Ja, nur ein paar. Es sind Oboe-Zeichnungen darunter. Aber jedes Blatt muss erst aufgefaltet werden. Und das Aussortieren und die Herstellung von Mikrofilmen wird unsere gesamte Top-Mannschaft wochenlang beschäftigen. Wie ist es möglich, dass die Beamten Ihres Landes mit so viel Papier fertig werden können? Das begreife ich nicht. Warum schaffen Sie nicht die ganze Ladung in Ihre Botschaft und lassen dort die Mikrofilme machen? Na, das wollten wir ursprünglich auch. Aber wir werden Tag und Nacht beobachtet. 10, 20 Pakete, das wäre noch zu vertreten gewesen, aber Tausende? Sollen wir sagen, wir hätten mitten im Sommer mit unseren Weihnachtsbestellungen angefangen? Das glaubt doch nicht einmal die Polizei! Ich öffne die Tür nicht. Ich denke ja nicht dran, ich weiß schon, was das ist. Moment, ich guck mal. Tatsächlich. Das Paketauto. Nein. Die laden aus. 2, 3, 4, 6, 8... Oh, hören Sie auf, das macht mich ganz krank! Vielleicht ziehen Sie wieder ab, wenn ich die Tür einfach nicht aufmache. Sie ziehen ab. Die Pakete haben Sie vor der Tür gelassen. Dann muss ich Sie auch reinholen. Also bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als Ihre gesamte Crew hierher zu holen. Anders werden Sie mit der Arbeit doch gar nicht fertig. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber das ganze Team unter einem Dach und außerhalb der Immunität der Botschaft. Hochqualifizierte, unersetzbare Männer. Ein Albtraum! Ich glaube, dann müssen wir Ihnen ein bisschen helfen. Das ist nicht unser Job. Aber Gelien, wir haben Ihnen diese Situation gebracht. Wir können den Ärmsten doch nicht so schnöde im Stich lassen. Los, Gelien. Erst Kummer gewöhnt, aber die Sache geht langsam über seine Kräfte, will? Sind die Kameras für die Kopien schon in Betrieb? Alle 6. Also, ein Mann öffnet die Pakete, 2 Mann falten die Bögen auf, ein 4. legt sie auf die Platte, der 5. bedient die Kamera und das, wie gesagt, mal 6. Gestern hat Eugen schon geglaubt, er hätte die Post eingeholt, bis sie ihm heute Morgen wieder 2 Ladungen angekarrt haben und heute Nachmittag noch mal eine. Er läuft schon mit einem ganz irren Blick rum. Jeden Abend werden mit Diplomatengepäck 6 Dosen mit belichteten Filmen in die Botschaft gebracht. Und jede Dose enthält Aufnahmen von über 1000 technischen Unterlagen. No, das ist ja kein Wunder, dass mein Chef entzückt ist. Wer ist Ihr Chef, Alex? Bedauere. Geschäftsgeheimnis. Der große Boss im Dunkeln muss schwer was los haben. No, hat er. Deswegen ist er der Boss und ich nur der Verbindungsmann. Kriegen Gillian und ich ihn mal zu sehen? Nach der Arbeit, die wir für ihn getan haben? Wer weiß. Wo ist die liebliche Dame Gillian? Ist bei Eugen geblieben. Diese Leute, die bei ihm arbeiten, sind das alles Spione? Technisches Personal. Hör mal, Alex. Es macht uns nichts, bei Eugen auszuhelfen, aber ist es nicht doch etwas gefährlich? Sie wollen heute eine ganze Menge wissen, was? Warum sollte es im geringsten gefährlich sein für Sie? Ob die Polizei nicht auf die Dauer Verdacht schöpft, wenn dieser Strom von Paketen nicht abreißt? Warum? Soll sie die Schlussfolgerung ziehen, diese geschäftige Firma in diesem geschäftigen Viertel kann nur das größte ausländische Spionagezentrum auf britischem Boden sein? Na, klingt doch idiotisch, oder? Du, Gillian. Alex will offenbar, dass wir weiter die Verbindung halten. Er hat überhaupt keine Sorgen, dass jemand Verdacht schöpfen könnte. Weil Gott sei Dank niemand den 100-Liter-Samovar in Betrieb sieht, der die Mannschaft hier pauslos mit nicht-englischem Tee versorgt. Bitte, die Dame, bitte keine Unterhaltung. Es ist so viel zu tun, viel zu viel. Und wir haben so wenig Zeit. Polizei! Mein Gott! Die Polizei! Verdammt, die stürmen das Haus! Alles liegen und stehen lassen! Zurückziehen! Los! Nein, das darf nicht wahr sein. Verdammt und verflucht, dass es wahr. Los, wir versuchen den Seitenausgang. Die haben doch das Haus umstellt. Verdammter Mist. Die Besenkammer. Komm, was sollen wir anders machen? Rein in die gute Stube. Die sind doch nicht so blöd, dass sie nicht in die Besenkammer gucken. Ich versuche lieber, mich durchzuschlagen. Psst. Gegen ein ganzes Regiment von Polizisten? Ach, immer noch besser, als in diesem Loch zu verrecken. In solchen Schränken versteckte man früher Familienskelette. Ich habe Angst. Nicht so laut. Wir warten, bis es dunkel ist und versuchen dann, übers Dach zu entkommen. Oh, verflucht. Was ist los? Mir läuft die Dohle in den Nacken. Psch. Gillian. Wach auf. Seit 2 Stunden ist nichts mehr zu hören. Es ist bestimmt schon dunkel. Leise! Wir steigen jetzt raus aus diesem Karton. Oh, ich bin total... total steif. Ja, und ich muss mal dringend. Achtung, ich mache jetzt die Tür auf. Kein Laut, bitte. Guten Abend, die Damen. Habe mich schon gefragt, wann Sie endlich da rauskommen würden. George, unseren beiden Mataharis ist die Luft ausgegangen. Kassier sie ein. Immerhin sehr freundlich, uns in eine Zelle zu stecken. Das hätte ich denen gar nicht zugetraut. Reine Not. Die haben nicht genug Zellen. Kommt ja nicht jeden Tag vor, dass sie in einem Schwung ein paar Dutzend Spione kassieren. Und wir mitkassiert. Sitzen für den Rest des Lebens. Was heißt Rest des Lebens? 15 bis 20 Jahre, schätze ich. Versuch nicht, den Kopf total hängen zu lassen. Guten Abend, die Damen. Ach, hallo, Alex. Hat man Sie auch hops genommen? Aus dem Bett haben Sie mich geholt. 2 Uhr nachts. Ja, was erträgt man nicht alles um meiner guten Sache willen? Kommen Sie mit? Was heißt denn? Ich frage, ob Sie mitkommen. Sie möchten doch nicht die ganze Nacht in der Arrestzelle bleiben. Ich glaube, ich werde noch verrückt. Nein, das werden Sie nicht. Sie werden nach Hause gebracht. Ich erkläre euch 2 Hübschen dann unterwegs alles. Tja, Sie sind wirklich ein ausgekochter Bursche, Alex. Das heißt also, dass Sie die ganze Zeit für die Regierung gearbeitet haben? So ist es, mein Schatz. Ich bin nämlich Polizist. Ich war es schon immer. Ja, aber Eugen hat schließlich wirklich Material bekommen und auch an seine Botschaft weitergegeben. Unter diesem riesen Papierballen waren nur ein paar echte Oboe-Unterlagen. Damit könnte ich nicht das Geringste anfangen. Das Übrige waren zwar komplette Konstruktionsunterlagen, aber von veralteten Geräten. Ich werde noch verrückt. Dann war, mit anderen Worten, das ganze Unternehmen als Falle aufgezogen. Ja, genau. Und die eigenen Leute werden mit in die Pfanne gehauen. Man inszeniert eine Erpressung und bringt einen Menschen wie Henry halb um den Verstand. Pfui Teufel. Bedauerlich, aber vom Resultat her gerechtfertigt. Gerechtfertigt? Henry ist ein anständiger Kerl. Liebe Gillian, in besagter Botschaft haben Sie nach und nach das größte Spionagezentrum aufgebaut, das wir je in unserem Land hatten. Das war der Regierung nicht nur bekannt, sondern auch sehr lästig. Und es gab nicht genügend Beweise, um diese Gesellschaft nach Hause zu schicken. Jedenfalls wäre ein gewaltiges Gezeter von der anderen Seite gekommen. Es war also wichtig, die gesamte hochtrainierte Mannschaft in einen einzelnen Fall zu verwickeln und in Flagranti zu überführen. Und jetzt, also genau am Morgen früh, kann sich der Außenminister händereibend an seinen Schreibtisch niederlassen und ein paar Dutzend Ausweisungsbefehle unterschreiben. Da wird höchstens einen gemurmelten Protest von der anderen Seite zu hören bekommen. Und wer hat sich die Operation Oboe ausgedacht? Alex selbst, wette ich. Er selbst war die ganze Zeit der brillante Boss. Stimmt's, Alex? Bedauerlicherweise nein. Das war Sir Robert Five Connick. Na, ich kann Ihnen das sagen, weil er ab nächster Woche in den Ruhestand tritt. Er hat 2 Jahre lang auf dieses Unternehmen hingearbeitet. Er wollte den großen K.O.-Schlag lancieren. Seine Worte. Er will sich morgen persönlich bei Ihnen bedanken, wenn Sie ausgeschlafen haben. Ich schicke ihn dann um 11 den Wagen. Oh, klasse. Schimmeldilmöbelchen. Hätte nie gedacht, dass höhere Beamte so erstklassig leben können. Psst. Elegant schon, aber garantiert verwanzt. Mir egal. Ich bezahle beides mit meinen Steuern. Wenn die Damen jetzt bitte mitkommen wollen, Sir Robert erwartet Sie. Danke vielmals, Alex. Mach die Bluse weiter zu. Ja. Guten Morgen, Caroline. Gillian. Kommen Sie, meine Lieben. Ich bin glücklich, Sie zu sehen. In der Tat. Nehmen Sie doch Platz. Ja, so ist nett. Alex, wären Sie so freundlich, Hodge zu sagen, er soll uns bitte Kaffee bringen? Gern, Sir Robert. Nein, das ist nicht wahr. Eine gelungene Überraschung, ja? Henry. Ist es wirklich Henry? Tut mir leid, dass Sie mit in den großen Aufwaschgeräten. Ich dachte mir natürlich sofort, dass es sich um sie beide handelt. Als mir gemeldet wurde, die Polizei habe zwei so ungemein reizvolle Mädchen mitverhaftet. Vor allem die eine, die sei geradezu... Und sind Sie nun Sir Robert oder Henry? Ich meine, während dieser Audienz. Ich denke, Sir Robert wäre wohl passend. Und wird Sir Robert jetzt etwas aus der Schule plaudern? Über die Ereignisse der letzten Wochen? Ja, ich denke doch. Sehen Sie, als ich dem Außenminister den Plan zur Operation Oboe vortrug, störte ihn der Gedanke, dass ein unbescholtener Beamter Ihrer Majestät da hinein verwickelt werden sollte. Und so habe ich angeboten, mich selbst als unbescholtenen Beamten zur Verfügung zu stellen. Ad eins, weil ich sowieso meiner Pensionierung entgegensehe. Und zum anderen, weil ich mich schon lang wieder einmal praktisch betätigen wollte. Und wir rollen im Gras herum, dass sich die Halme nur so biegen. Ja, die sogenannte Feldarbeit fiel diesmal etwas wörtlicher aus, als gedacht war. Natürlich war es pures Glück, dass ich auf ein so ungemein reizvolles Mädchen wie Sie traf, Gillian. In meinem Alter kann man doch leider gelegentlich entdecken, dass man in entscheidenden Momenten keine Munition in der Pistole hat. Aber Henry, pardon, Sir Robert... Hm? Wie konnten Sie wissen, dass wir tatsächlich Sie anvisieren würden? Sie hatten durch Alex ja meine sehr genauen Instruktionen bekommen. Und ich konnte Ihnen auf meiner Seite entgegenarbeiten. Immerhin, Tatsache ist, dass die ersten beiden Mädchen, die wir angesetzt hatten, den falschen Mann aussuchten. Wir mussten alles abblasen und von vorn anfangen. Ach, wir kamen... Als der zweite Versuch. Ganz recht. Oh, da fällt mir ein, ich musste heute Nacht kurz vor Ihrer Freilassung Ihrer Wohnung einen kleinen Besuch abstatten, um mir eine Videokassette abzuholen. Erbleichen Sie nicht, meine Damen. Übrigens, das Geld, das unsere Freunde von drüben Ihnen bezahlt haben, dürfen Sie behalten. Steuerfrei. Für erwiesene geheime Dienste. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.